Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Wie viel im Film Jane Austen und das Chaos in meinem Leben wohl mit KI gearbeitet worden ist? Wir sind uns nicht ganz sicher, aber für alle andere Fragen in Sachen Qualität des Films übergebe ich jetzt an unseren Filmkritiker Jörg Albrecht. Hier sind unsere Filmtipps der Woche. Ich lebe im falschen Jahrhundert, weißt du. Die Pariser Buchhändlerin Agathe fühlt sich den Frauenfiguren aus den Romanen ihrer Lieblingsautorin Jane Austen ganz nah. Wäre sie doch nur 200 Jahre früher geboren. So ist die Buchhandlung Shakespeare & Company, die es tatsächlich in Paris gibt, viel mehr als nur ein Arbeitsplatz für die Mitdreißigerin. Die Umgebung und die Bücher Jane Austens sind Inspirationsquelle für einen eigenen Roman. Nachdem Agathes bester Freund Felix die ersten Kapitel ohne ihr Wissen an die Jane Austen Residency geschickt hat, auch die gibt es wirklich, wird Agathe zu einem Workshop für literarischen Nachwuchs nach England eingeladen. Arbeiten Sie schon lange für die Jane Austen Residency? Ich bin Jane Austens Urgroßneffe. Wow. Das allein macht den Mann, der Agathe abholt, aber noch nicht zum Jane Austen-Fan. Im Gegenteil, der snobistische Oliver, Dozent für moderne Literatur, hält seine Ur-Ur-Ur-Urgroßtante für leicht überbewertet. Ihre Werke bewegen sich in einem begrenzten Rahmen im Vergleich zu Dickens oder Shakespeare. Nun, bevor Jane Austen aufkreuzte, stammten alle Frauenfiguren ausschließlich von Männern. Jane Austen hat sie zu Menschen gemacht. Geradezu mit der Nase stößt uns die französische Regisseurin Laura Piani in ihrem Spielfilmdebüt Jane Austen und das Chaos in meinem Leben auf die Parallelen zwischen ihren Protagonisten und denen aus zwei Jane Austen-Romanen. Agathe vergleicht sich selbst mit Anne Elliot und Oliver ähnelt Mr. Darcy aus Stolz und Vorurteil. Aber auch die Bridget Jones-Filmreihe taugt als Referenz in dieser zwar nicht sonderlich tiefschürfenden, aber charmanten und mit Camilla Rutherford und Charlie Anson perfekt besetzten romantischen Komödie. Jane Austen und das Chaos in meinem Leben. Amüsant. Wir sprechen über Klassiker, über die Romane von Jane Austen. Die gehören zu den absoluten Klassikern der englischen Literatur in Büchern wie Stolz und Vorurteil und vielen, vielen anderen. Da beschreibt sie das Leben der englischen Gentry im späten 18. Jahrhundert und sie gibt da auch erstmals Frauen eine eigene Stimme. Die waren ja vorher nur Anhängsel ihrer Männer. Und Jane Austen zu lesen ist auch heute noch ein großes Vergnügen. Ich kenne tatsächlich einige junge Frauen, die das nach wie vor und begeistert tun. Was allerdings passiert, wenn man zu sehr im Leben einer berühmten Autorin versinkt, davon erzählt uns nicht ein Buch, sondern ein Film, um den es jetzt gehen soll. Der startet in unseren Kinos in dieser Woche. Jane Austen und das Chaos in meinem Leben heißt er. Gedreht hat ihn die französische Regisseurin Laura Piani und gesehen hat ihn Carsten Meyer. Guten Morgen. Guten Morgen. Also wir sehen hier keinen Kostümfilm, oder? Nein, das ist eher so eine Art Romantic Comedy im literarischen Milieu, Jane Austen und das Chaos in meinem Leben. Die Hauptfigur Agathe ist eine Buchhändlerin, Mitte 30, die liebt die Bücher von Jane Austen über alles, kennt die alle natürlich fast auswendig und am liebsten würde sie eigentlich gleich in dieser Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts leben, in der die Romane spielen. In ihrer Freizeit schreibt Agathe an einem eigenen Buch. Das ist, man ahnt es schon, natürlich auch stark von Jane Austen beeinflusst. Agathe ist zutiefst romantisch und träumt von einem großen, dunklen Mr. Darcy, der doch bitteschön in ihr Leben treten soll und der sie am besten dann gleich mitnehmen soll in sein Landhaus. Mr. Darcy, das wissen die Jane Austen-Kenner, das ist eine der berühmtesten Figuren aus Stolz und Vorurteil, ein mysteriöser, so ein bisschen düsterer, aber sehr gut aussehender Lord, gewissermaßen der Archetyp des romantischen Helden. Und kommt er angeritten, Mr. Darcy? Ja, zunächst mal nicht. Die Männer, denen Agathe in ihrem echten Leben begegnet, die sind ja alle viel zu langweilig und auch zu prosaisch. Deswegen lebt sie mit ihrer Schwester und ihrem kleinen Neffen zusammen, verbringt ihre Abende auf dem Sofa und lässt eigentlich nur ihren Kollegen Felix an sich heran. Mit dem verbindet sie aber eher so ein kumpelhaftes Verhältnis. Und dieser Felix, der bringt dann auch schließlich ein bisschen Bewegung in Agathes Leben, denn ohne ihr Wissen schickt er das erste Kapitel von ihrem Roman an die Jane Austen Residency. Das ist so ein Ort, da können also junge Nachwuchstalente ein paar Wochen in den geheiligten Hallen der großen Schriftstellerin verbringen. Dahin wird sie dann eingeladen und trifft gleich bei der Ankunft auf einen echten Nachfahren von Jane Austen. Das ist Oliver, der Sohn, der Betreiber dieser Residency. Der holt sie in seinem Sportwagen da von der Fähre ab und der hat tatsächlich so ein bisschen was von einem Mr. Darcy. Aber das erste Zusammentreffen mit ihm, das läuft doch alles andere als vielversprechend ab. Arbeiten Sie schon lange für die Jane Austen Residency? Ich bin Jane Austens Urgroßneffe. Wow. Ja, meine Eltern haben die Jane Austen Residency gegründet, aber ich gehöre nicht wirklich zum Fanclub. Und was machen Sie in Ihrem wirklichen Leben? Ich lehre moderne Literatur im King's College. Sorry. Sie lehren Literatur, aber Sie verachten Jane Austen? Ich halte sie nur für leicht überbewertet. Ui, ein Ausschnitt aus dem Film Jane Austen und das Chaos in meinem Leben, gedreht von Laura Piani, ist ihr Debütfilm. Sie hat bislang vor allen Dingen Drehbücher geschrieben. Wie geht sie an diesen Stoff ran? Ja, man merkt schon, dass sie gelernte Drehbuchautorin ist. Das Skript in diesem Film ist nämlich wirklich bemerkenswert, sehr gut ausgearbeitet, auch sehr komplex. Aber sie hat es auch durchaus gut umgesetzt, Laura Piani, mit ungewöhnlichen, manchmal auch so ein bisschen surrealen Bildern, die so ein bisschen uns auch eintauchen lassen in die blühende Fantasie ihrer Hauptfigur. Da gibt es auch so Traumsequenzen am Anfang. Und dann im zweiten Teil des Films, der in dieser Residency spielt, da fühlt man sich dann wirklich zurückversetzt, eben in das späte 18. Jahrhundert, in diesem Haus. Da gibt es also so einen verwunschenen Garten, ein lauschiges Kaminzimmer und auch die Charaktere sind so ein bisschen so, als stammten sie aus einem Jane Austen-Roman. Olivers Vater ist so der Typ exzentrischer Landadliger, die Mutter die gütige und immer verständnisvolle Patronin und auch die anderen Schriftsteller, die dort in der Residency wohnen oder arbeiten, die haben auch so ihre Ecken und Kanten. Im Zentrum stehen aber immer Agathe und eben Oliver, der Sohn, die sich so langsam näher kommen, aber auch auf eine eher ungewöhnliche Art. Ich habe seit Jahren mit keinem Kerl geschlafen. Ich wurde in der Uni fristlos entlassen, weil ich das Professorenzimmer verwüstet habe. Die Frau, die ich liebte, hat mich mit quasi dem gesamten Kollegium der Literaturabteilung betrogen. Männer, Frauen, einfach alle. Ich bin sehr, sehr gut im Versagen. Ich habe die goldene Palme der Loser. Turner Prize für gescheiterte Existenz. Ich wohne wieder bei meinen Eltern, aber mein Vater rennt mit nacktem Hintern herum und vergisst meinen Vornamen. Und ich kann kaum noch schlafen ohne Tramadol. Also Loser-Wettbewerb. Ja, sozusagen. Also es war nochmal ein Ausschnitt aus diesem Jane Austen-inspirierten Film. Camille Rutherford spielt die eine Hauptrolle, Charlie Anson die andere. Wie haben dir die beiden gefallen? Ja, Camille Rutherford ist tatsächlich, ja, die trägt diesen Film. Die ist auch wie geschaffen für diese Rolle, denn ihre Mutter ist Französin und der Vater Brite. Das heißt also, sie kennt beide Kulturen, in die sie da eintauchen muss. Dann sieht sie auch noch so ein bisschen aus wie Audrey Tautou in der wunderbaren Welt der Amelie, hat also auch dieses Verträumte, leicht Versponnene. Das heißt, man schaut ihr wirklich gerne zu, wie sie sich da in ihrem Leben und in ihren Gefühlen zurechtfinden muss. Und es ist ja nicht nur Oliver, der sie interessiert, sondern auch ihr alter Freund Felix macht ihr auf einmal Avancen, als er nämlich merkt, dass ihm da so ein bisschen die Fälle davonschwimmen. Und das Ganze mündet dann in einem grande Finale, in einem Ball in der Residency, also so ein Writer's Ball gibt es dann da in der Residency, in Kostümen des 18. Jahrhunderts, wo dann die beiden Rivalen um sie buhlen. Und ich verrate natürlich jetzt nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber ich sag mal, Jane Austen hätte sich das nicht besser ausdenken können. Aber wie es ausgeht, das müssen Sie schon selbst überprüfen. Jane Austen und das Chaos in meinem Leben. So heißt der Film von Laura Piani, ihr Spielfilmdebüt, gesehen mit Vergnügen von Carsten Beyer, unserem Kritiker. Vielen Dank. Gerne.